Da fühlt man sich so recht als Mann, wenn man beim Baden gehen, Baden sehen kann. Ab dann, Freunde, leben.